kein Dach und kein warmes Bett. Sie war so ziemlich K.O. und ihr Herz schlug vor Angst wie ein Schmetterling. Da traf sie alles nach.